Kundgabe 3909. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.10.1946. Last der Sünde im Jenseits. Sühne oder Vergebung. Es fallen euch jegliche Sünden zur Last, die ihr begeht, an eurem Nächsten und ihr somit auch wieder mich selbst sündigt, der ich euch das Gebot der Liebe gab. Und ihr werdet an der Last eurer Sünde schwer zu tragen haben im Jenseits, so ihr nicht auf Erden schon sie abbüßet. Darum glaubet nicht, dass ihr straflos ausgehet, so ihr euch versündigt am Nächsten. Glaubet nicht, dass es keinen gerechten Richter gibt, weil er sich nicht gleich euch in Erscheinung bringt. Und glaubet nicht, dass ihr darum frei seid von aller Schuld, weil euch die Mitmenschen das Gleiche antun und mein Liebegebot missachten. Ihr stumpfet euer Gewissen ab, jedoch die Größe eurer Schuld verringert ihr nicht dadurch. Denn euer Verstand bleibt rege, und er weiß wohl das Rechte vom Unrechten zu unterscheiden. Und euer Wille wird nicht gezwungen zu eurem Denken und Handeln. Darum tragt ihr selbst die Verantwortung dafür, und ihr belastet euch unbeschreiblich, so ihr Sünde auf Sünde häufet, so ihr dem Nächsten Schaden zufügt, ihn bedränget und in krassester Lieblosigkeit an ihm handelt, anstatt ihn zu unterstützen in seiner Not, ihm zu helfen und ihm also uneigennützige Liebe entgegenzubringen, die allein wohlgefällig ist vor meinen Augen. Ihr begebet euch selbst in die Gewalt des Satans, der eure Seelen nun nach seinem Willen bearbeitet, der euch herabzieht in das Verderben und von dem ihr als Lohn für eure Willigkeit nur vorübergehende Besserung eurer irdischen Lebensverhältnisse verspürt. Doch was soll dies euren Seelen frommen? Bringet das Maß eurer Sünde nicht zum Überlaufen, denn die Reue dereinst ist fürchterlich. Glaubet an einen gerechten Gott, der euch zur Verantwortung zieht für alle eure Taten, und bittet ihn um Vergebung eurer Schuld, bittet ihn um Stärkung eures Willens zum Guten, um Kraft zur Ausführung von Taten der Liebe. Bringet den Willen auf, gut zu sein, und es wird euch geholfen werden. Ihr werdet euch aus dem Sumpfe der Sünde retten können. Ihr werdet Vergebung finden, schon auf Erden, und Gnade vor meinen Augen. Aber missachtet den nicht, der euch das Leben gab. Sprechet ihm nicht die Gerechtigkeit ab und erkennet eure Sünden. Handelt nicht wieder das Gebot der Liebe, das ich selbst euch gab, zu eurem Seelenheil. Erbarmet euch der Schwachen und Kranken, und ihr werdet selbst Erbarmung finden bei mir. Lindert ihre Not, und ich werde mit meiner Hilfe stets bereit sein, so ihr in Not euch befindet. Denn so, wie ihr an euren Mitmenschen handelt, so auch werde ich an euch handeln am Tage des Gerichtes, der kurz bevorsteht. Sündiget nicht, auf dass das Maß eurer Sünden nicht noch voller werde, auf dass die Last der Sünden euch nicht zu Boden drückt und ihr keine Gnade mehr findet am Tage des Gerichtes. Denn ich weiß um jedes Unrecht. Vor meinen Augen bleibt nichts verborgen. Für jeden Gedanken und jede Tat müsstet ihr euch verantworten. Und wehe dem, der von meinem Gericht betroffen wird, der meine Gerechtigkeit an sich verspüren wird, wenn seine Sünden offenbar werden. Seine Sühne wird hart sein, doch seiner Schuld angemessen. Denn ich bin ein gerechter Richter, wenngleich meine Geduld und Barmherzigkeit endlos ist. Doch eurem Wirken sind Grenzen gesetzt, und so ihr diese überschreitet, ist auch die Stunde des Gerichtes gekommen, die Gerechtigkeit fordern wird für alle Sünden, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Amen.